Klammer, Sie haben es nötig, Sie lause Junge. Klammer zu. Leben Sie mit Ihrer Frau gut? Wenn ja, wie oft? Haben Sie Kinder? Wenn nein, wie machen Sie denn das? Meine Wohnungsverhältnisse wollte auch genau wissen. Wie wohnen Sie? Wohnen Sie gern? Wohnen Sie überhaupt? Wenn Sie nicht wohnen und wenn Sie wohnen würden, wo würden Sie wohnen und wie lange würden Sie wohnen? Wie wird Ihre Miete bezahlt? Ganzjährig, halbjährig, vierteljährlich, monatlich, wöchentlich, täglich oder gar nicht? Wenn gar nicht, ist genau anzugeben, ob voraus... Ja, wenn ich aber an die Kosten denke. Ach, was kann denn das schon kosten? Die paar Musikinstrumente? Ach, Musikinstrumente, ich meine doch die Steuern. Ach, Steuern, das ist auch nicht so arg. Auf meinem Finanzamt zum Beispiel sind Sie immer sehr nett zu mir. Ich hab an die Kosten denke. Was kann denn das schon kosten? Die paar Musikinstrumente? Musikinstrumente? Ich meine doch die Steuern. Ach, Steuern. Das ist auch nicht so arg. Auf meinem Finanzamt zum Beispiel sind sie immer sehr nett zu mir. Thank you. Bye.

hin. Thank you. Thank you. has been awake for some time, according to the surgeon. Thank you. Thank you. ecstasy in music, the euphoria, the enchanted movements like ancient rituals of debauchery and great Dionysian orgies, the primordial feeling of selfhood, free will, alone in the beats, escalating life to the beats. Everything is moving to the beats. We scream, we dance, we laugh, we love to the beats. Feeling the ambient sounds as they move forward through you and me, non-stop with the beats. Non-stop with the beats. Non-stop. We'll be right back. here for you. I'm here to free my soul, to please you now and then. Reach me in the desert rain. I'm here for you. Reach me in the desert rain. I'm here for you.